Was ist das Ärgernis? Im strengen Sinn ist jedes Wort, jede Tat und jede Unterlassung, die für andere eine Gelegenheit bilden, Sünden zu begehen. Das ist nicht alles, worüber sich andere ärgern, das ist ein Ärgernis, das jemand geben wollte, sondern jede Art von Handlung, Wort, Tat und Unterlassung, die für einen anderen Gelegenheit zur Sünde darstellt oder solche auch gemeint ist, gewollt ist.